Haben Sie schon mal jemanden so geliebt, dass Ihnen egal war, was mit Ihnen passiert? Haben Sie schon mal jemanden so geliebt? Haben Sie schon mal jemanden so geliebt, dass Ihnen egal war, was mit Ihnen passiert? So geliebt, dass Ihnen egal war, was mit Ihnen passiert. Haben Sie schon mal jemanden so geliebt, dass Ihnen egal war, was mit Ihnen passiert? Sie einfach bei ihm sein mussten und Ihr Herz stehen bleibt, wenn er Sie anzieht.